In der ZDF-Mediathek findet sich eine Frontal-21-Sendung vom Januar 2021, die durch plumpe Aneinanderreihung von nicht im Zusammenhang stehenden Behauptungen und historischen Ereignissen in Stürmermanier versucht, mich in die Nazi-Ecke zu rücken. Als Beweise legt man aus dem Zusammenhang gerissene Zitate und Aussagen eines bekannten Antifa-Propagandisten aus der linksradikalen Szene mit einem mehr als nur zweifelhaften Verhältnis zum Rechtsstaat vor. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ernannte mich wenige Tage später zum Mitglied im Quartett des Grauens, einer Gruppe von 4 auf Twitter und Facebook aktiven Ökonomen, deren andere Mitglieder die Professoren Homburg, van Suntum und Otte sind. Man warf dem Häuflein Wirtschaftswissenschaftler vor, auf Twitter gegen die guten Sitten zu verstoßen. Zitat: Ihre Fans klatschen begeistert, der Rest ist empört. Eines der von mir zitierten und inkriminierten Twitter-Zitate in diesem Artikel lautete: Guten Morgen, Deutschland. Woran erkennen wir, dass es gar keine echte Pandemie gibt? An der Tatsache, dass der Staat die Angst vor dem Virus mit der Angst vor Strafe ersetzen muss, um die Leute zu angeblich vernünftigem Verhalten zu zwingen. Das Problem: Außer ein paar empörten linken Journalisten und sozialistischen Bessermenschen habe ich keinen gefunden, der sich über diese Beobachtung empört hätte. Wieder wenige Tage später schmiert ein bereits einschlägig bekannter linker Redakteur des Handelsblatts Gerüchte über meine berufliche Arbeit in einen Artikel, den er Bilanzanalyse nennt, der aber nach allen gesetzlichen Regeln den Tatbestand der Kreditschädigung erfüllt hat. Der gleiche Schreiberling dürfte sich ein Jahr zuvor von Vera Lengsfeld vorhalten lassen, dass ein früherer Artikel über meine Person sich liest wie geschrieben nach der Anweisung des Handbuchs der Stasi zum Thema Zersetzung von politischen Gegnern. So ergeht es jedem, der es wagt, das zu tun, was seine grundgesetzlich verbrieften Rechte sind. Die Liste der Betroffenen ist lang. Im besten Deutschland aller Zeiten, dem Fedidwe-Guggel, wie wir es gemäß dem Wahlkampfslogan der CDU und der Frau Merkel von 2017 nennen sollen, der lautete: Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Wir erkennen aber daran eines: Die Staatsmedien und die linken Mainstream-Medien sind von der Unterdrückung von Nachrichten erst zu Halbwahrheiten, dann zu Falschmeldungen übergegangen, wie ich in meinem Buch Die bürgerliche Revolution ausführlich dargelegt habe. Jetzt gehen sie den nächsten Schritt, den zu Rufmord und Hetze nach dem Vorbild sozialistischer und nationalsozialistischer Muster. Die Herrschenden sehen also nunmehr die Notwendigkeit, die Opposition im Lande nicht mehr nur mundtot zu machen und zu zensieren, sie müssen persönlich angegriffen und in ihrer Existenz bedroht werden, wenn nicht physisch, dann doch wenigstens beruflich und sozial. Diese Leute zensieren uns im Namen des Kampfes gegen Hass und Hetze, aber in Wahrheit sind ihnen Hass und Hetze so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie zu dem geworden sind, was zu bekämpfen sie vorgeben. Hätten die Herrinnen in Berlin und Brüssel die Geschichte des Widerstands in sozialistischen Diktaturen studiert, dann wäre es ihnen klar, dass das zu nichts führt, außer zu einer Härtung und Entschlossenheit, ihnen die Stirn zu bieten. Dazu rufe ich alle freiheitsliebenden Menschen in diesem Land und auf diesem Kontinent auf. Bieten Sie diesem System sozialistischer Unterdrückung, Zensur, Manipulation und Hetze gegen Andersdenkende die Stirn. Kündigen Sie den Deal Verzicht auf Freiheit gegen Sicherheit fristlos auf. Warten Sie nicht darauf, dass es Ihnen jemand erlaubt. Leben Sie den Widerstand, getreu dem Satz von Ayn Rand. Die Frage ist nicht, wer mir die Erlaubnis erteilt. Die Frage ist, wer mich aufhalten kann. Freiheit oder Untergang? Warum Deutschland jetzt vor der Entscheidung steht, von Markus Krall, gelesen vom Autor, erschienen bei Langenmüller Audio.